Es starb vor Moskau die Legende von der faschisten Unbesiegbarkeit. Gefährlich aber ist der Feind geblieben. Im Würgegriff die Stadt mit Lenins Namen. Und unbeschreiblich groß das Leid.